Meine guten, lieben Freunde, dich, Nathan, muss ich nur vor allen Dingen bedeuten, dass du nun, sobald du willst, dein Geld kannst wiederholen lassen. Herr Sultan! Nun stehe ich auch zu deinen Diensten. Sultan! Die Karawane ist da. Ich bin so reich nun wieder, als ich lange nicht gewesen. Komm, sag mir, was du brauchst, so recht was Großes zu unternehmen. Denn auch ihr Handelsleute könnt des baren Geldes zu viel nie haben. Und warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Ich sehe dort ein Augentränen, das zu trocknen mir weit angelegener ist. Du hast geweint, Recher. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch. Mein Vater. Wir verstehen uns. Sei heiter, sei gefasst. Wenn sonst dein Herz nur dein noch ist, wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust droht, dein Vater ist dir unverloren. Keiner, keiner sonst. Sonst keiner? Nun, so habe ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht. Das ändert, Nathan. Ändert alles. Saladin, wir kamen auf dein Geheiß. Allein ich hatte dich verleitet. Jetzt bemühe dich nur nicht weiter. Wie das nun wieder, junger Mann? Soll alles dir entgegenkommen? Alles dich erraten? Nun, du hörst ja. Siehst ja, Sultan. Schlimm genug, dass deiner Sache du nicht gewisser warst. So bin ich's nun. Wer so auf irgendeine Wohltat trotzt, nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum. Komm, liebes Mädchen, nimm's mit ihm nicht so genau. Denn wär er anders, wär er minder warm und stolz. Er hätte es bleiben lassen, dich zu retten. Du musst ihm eins fürs andere rächen. Komm, beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe. Trage dich ihm an. Und wenn er dich verschmäht, dir's je vergisst, wie ungleich mehr in diesem Schritte du für ihn getan, als er für dich. Was hat er denn für dich getan? Ein wenig sich beräuchern lassen? So hat er meines Bruders, meines Assad, nichts. So trägt er seine Larve, nicht sein Herz. Komm, Liebe. Geh, Liebe. Es ist für deine Dankbarkeit noch immer wenig. Noch immer nichts. Halt, Saladin. Auch du. Hier hat noch einer mitzusprechen. Wer leugnet das? Unstreitig, Nathan, kommt so einem Pflegevater eine Stimme zu. Die erste, wenn du willst. Du hörst, ich weiß der Sache ganze Lage. Ah, nicht so ganz. Ich rede nicht von mir. Es ist eine andere, den ich, Saladin, doch auch vorher zu hören bitte. Wer? Ihr Bruder. Rechas Bruder. Ja. Mein Bruder? So habe ich einen Bruder? Wo? Wo ist er, dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollte ihn hier ja treffen. Nur Geduld! Er hat ihr einen Vater aufgebunden. Wird er keinen Bruder für sie finden? Das hat noch gefehlt. Herr Christ! Ein so niedriger Verdacht wäre über Assads Lippen nicht gekommen. Verzeih ihm, ich verzeih ihm gern. Wer weiß, was wir an seiner Stelle in seinem Alter dächten. Natürlich, Ritter. Argwohn folgt auf Misstrauen. Wenn ihr mich eures wahren Namens gleich gewürdigt hättet. Wie? Ihr seid kein Staufen. Wer bin ich denn? Heißt Kurt von Staufen nicht. Wie heiß ich denn? Heißt Loi von Vilnek. Wie? Ihr stutzt. Mit Recht. Wer sagt das? Ich, der mehr noch mehr euch sagen kann. Ich straf indes euch keiner Lüge. Nicht? Kann doch wohl sein, dass jeder Name euch ebenfalls gebührt. Das sollte ich meinen. Das hieß Gott ihn sprechen. Denn eure Mutter, die war eine Staufin. Ihr Bruder, euer Ohm, der euch erzogen, dem eure Eltern euch in Deutschland hießen, als von dem rauen Himmel dort vertrieben sie wieder hier zu Lande kam, der hieß Kurt von Staufen. Mag an Kindesstatt vielleicht euch angenommen haben. Seid ihr lange schon mit ihm nun auch herübergekommen? Und er lebt doch noch. Was soll ich sagen? Nathan. Allerdings, so ist's. Er selbst ist tot. Ich kam erst mit der letzten Verstärkung unseres Ordens. Aber was hat mit diesem Allenrechers Bruder zu schaffen? Euer Vater. Wie? Auch den habt ihr gekannt? Er war mein Freund. Euer Freund? Nannte sich Wolf von Vilnek, aber war kein Deutscher. Ihr wisst auch das? War einer Deutschen nur vermählt. War eurer Mutter nur nach Deutschland auf kurze Zeit gefolgt. Nicht mehr, ich bitte euch. Aber Rächers Bruder, Rächers Bruder. Seid ihr. Ich? Ihr Bruder? Er? Mein Bruder? Geschwister. Geschwister? Mein Bruder. Ihr Bruder? Kann nicht sein. Sein Herz weiß nichts davon. Wir sind Betrüger, Gott. Betrüger? Das kannst du denken? Betrüger selbst? Denn alles ist erlogen an dir. Gesicht und Stimm und Gang, nichts dein. So eine Schwester nicht erkennen wollen? Geh. Ach, missdeut auch du nicht mein Erstaunen, Sultan. Verkenn in einem Augenblick, in dem du schwerlich deinen Assad je gesehen, nicht ihn und mich. Ihr nehmt und gebt mir, Nathan, mit vollen Händen beides. Nein, ihr gebt mir mehr, als ihr mir nehmt. Unendlich mehr. Meine Schwester, meine Schwester. Blander von Vilnek. Blander? Blander? Rächer nicht? Nicht eure Rächer mehr? Gott, ihr verstoßt sie? Gebt ihr ihren Christennamen wieder? Verstoßt sie meinetwegen? Nathan, warum ist sie entgelten lassen? Und was? Meine Kinder. Denn meiner Tochter, Bruder, wäre mein Kind nicht auch? Sobald er will. Was sagst du, Schwester? Ich bin gerührt. Und ich schaudere vor einer größeren Rührung fast zurück. Bereite dich nur drauf, so gut du kannst. Wie? Nathan, auf ein Wort. Nathan, sagtest du vorhin nicht... Was? Aus Deutschland sei ihr Vater nicht gewesen, ein geborener Deutscher nicht? Was war er denn? Wo war er sonst denn her? Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Und war auch sonst kein Frank, kein Abendländer? Dass er der nicht sei, gestand er wohl. Er sprach am liebsten Persisch. Persisch! Was will ich mehr? Er war es. Wer? Mein Bruder. Mein Assad. Ganz gewiss. Nun, wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buche. Seine Hand.